Fünftens. Keine Selbstironie mehr. Permanente Selbstironie ist was für Loser. Ja, ja, ich weiß. Sie kann total lustig sein. Auch ich kann mich von Zeit zu Zeit nicht davon losmachen. Und es gibt niemanden, den ich lieber mit dem Auto überfahren würde, als Menschen, die nicht über sich selbst lachen können. Doch wovon ich hier spreche, ist diese pausenlose, sich selbst kasteiende Schlechtmacherei. Auf sich selbst herumzuhacken verliert schnell seinen Reiz, vor allem wenn das ihre Masche ist. Gehören Sie zu den Leuten, die immer sofort darauf ausweichen, sich über sich selbst lustig zu machen? Dann laden Sie nicht nur andere Leute dazu ein, Sie für einen Loser zu halten, sondern auch sich selbst. Das ist, als zögen Sie sich immer und immer wieder ein Brecheisen über den Schädel. Warum um alles in der Welt sollten Sie Ihrem großartigen Selbst das antun? Was Sie sich selbst täglich erzählen, ist mächtiger, als Sie glauben. Auch harmlose Witzchen verwandeln sich mit der Zeit in zerstörerische Überzeugungen. Unsere Gedanken werden zu Worten, die Worte zu Gewissheiten, die Gewissheiten zu Taten, die Taten zu Gewohnheiten, die Gewohnheiten zur Realität. Wenn Ihr Lieblingsscherz also lautet, dass Sie noch nicht einmal mit einer Pistole in der Hand ein Date bekommen würden und demzufolge jeden Samstagabend allein vor der Glotze verbringen, dann sollten Sie sich vielleicht mal einen anderen Einzeiler einfallen lassen. Außerdem ist es billig, sich ständig über sich selbst lustig zu machen. Das kann jeder. Geben Sie sich einen Ruck und überlegen Sie sich was Neues. Ihr Selbstvertrauen und wir Humorsnobs werden es Ihnen danken. Sechstens. Lassen Sie Gutes zu. Nehmen Sie Komplimente dankend an. Sagen Sie nicht, ach echt, du meinst den alten Fetzen hier? Ein einfaches Danke genügt. Denken Sie bitte außerdem auch mal an Ihren Körper. Wenn Sie mir auch nur ein bisschen ähneln, rennen Sie den ganzen Tag hochbeschäftigt durch die Gegend und ziehen das arme Ding wie einen alten Wäschesack hinter sich her. Wenn wir es eilig haben, ist er das erste Opfer. Ich habe heute 5 Meetings, daher mache ich lieber Morgen-Yoga und esse einen Müsli-Riegel zum Mittagessen. Dabei brauchen wir unseren Körper während unserer kurzen Zeit hier auf Erden nötiger als er uns. Sagen Sie nette Dinge über Ihren Körper. Machen Sie ihn schick. Führen Sie ihn aus. Gönnen Sie ihm heißen Sex, Entspannungsbäder und Thai-Massagen. Bewegen Sie ihn. Dehnen Sie ihn. Füttern Sie ihn. Geben Sie ihm genug Wasser. Schenken Sie ihm die volle Aufmerksamkeit. Je besser sich unser Körper fühlt, desto glücklicher und produktiver sind wir. Siebtens. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Haben Sie je etwas erreicht, auf das Sie sehr stolz waren, das Sie auf Wolke 7 schweben ließ, bis Sie herausfanden, dass jemand anderes etwas Ähnliches, in Ihren Augen noch Besseres geschafft hat? Und dann rauschte Ihre Laune in den Keller? Vergleiche sind der schnellste Weg, dem Leben jedes Vergnügen zu nehmen. Was andere Leute machen, geht sie nichts an. Was zählt, ist nur, dass sie das Leben genießen und mit dem zufrieden sind, was sie erreichen. Es ist gerade ihre Einzigartigkeit, die sie so toll macht. Wer beschließt, dass die Einzigartigkeit eines anderen toller ist als die eigene, ist sich selbst kein guter Freund. Können Sie sich vorstellen, wie die Welt aussähe, wenn unsere größten Helden in die Vergleichsfalle getappt wären? Wenn Marilyn Monroe sich mit so einem Kate Moss-Magermodel verglichen hätte und zu dem Schluss gekommen wäre, sie müsste ihre Kurven loswerden? Po und Busen irgendwie überschätzt? Oder wenn die Jungs von Led Zeppelin sich mit Mozart verglichen hätten? Mann, der Kerl ist krass. Dabei hat er noch nicht mal einen Schlagzeuger. Vielleicht sollten wir unseren rausschmeißen und ein paar Harfen dazu holen. Sie sind der Hammer. Meiden Sie Vergleiche wie die Pest. Achtens. Vergeben Sie sich selbst. Wichtig. Sie haben schon Dinge vergeigt. Sie werden es auch in der Zukunft wieder tun. Jeder Mensch wird mit der Fähigkeit geboren, Riesenfehler zu begehen. Sie sind nicht allein. Etwas zu vermasseln ist kein spezielles Talent, über das nur Sie verfügen. Finden Sie sich damit ab. Schuldgefühle und Selbstzweifel mit sich herumzuschleppen ist ungesund, sinnlos und langweilig. Sie sind kein besserer Mensch, wenn Sie sich schlecht fühlen. Nur ein traurigerer. Schuldgefühle, Scham und Selbstzweifel gehören zu den destruktivsten Kräften in Ihrem Leben. Weshalb es unglaublich wirksam ist, sich selbst zu vergeben. Eine exzellente Methode ist diese. Denken Sie an etwas Konkretes, das Sie getan haben und fürchterlich bereuen. Holen Sie es sich ins Gedächtnis zurück und spüren Sie es im ganzen Körper. Wiederholen Sie, während Sie daran denken, immer wieder folgende Sätze und empfinden Sie das Gesagte dabei auch. An negativen Gefühlen festzuhalten, bringt nichts. Es schadet mir nur und auch allen anderen. Es hält mich davon ab, mein Leben voll zu genießen. Ich bin ein großartiger Mensch. Ich entscheide mich dafür, mein Leben zu genießen. Ich entscheide mich dafür, das hier loszulassen. Wiederholen Sie das, bis Sie eine gewisse Freiheit und Leichtigkeit in Bezug auf das Thema verspüren. Bis dahin mögen ein Tag, eine Woche oder Monate vergehen. Es kann aber auch sofort eintreten. Egal wie lange es dauert, tun Sie es. Wenn Sie frei sein wollen, müssen Sie die Zeit investieren. In Kapitel 15 kommen noch mehr Tipps zum Thema Vergeben und Loslassen. Wenn Sie sich bei jemandem entschuldigen müssen, greifen Sie zum Telefon. 9. Lieben Sie sich selbst. Denn das ist der heilige Gral der Zufriedenheit.